Ihr marschiert ja wie eine Hammelherde, die der Blitz eingeschlagen hat. Links, links, links, 2, 3, 4. Kerls, wenn man euch marschieren sieht, kann man dem Witzblätter nur recht geben. Links, links, links. Haben Sie das gehört, meine Herren? Zur Kavallerie will der Kern. Wohl andauernd reiten. Was? Sie Schwein. Infanterie. Der Nächste. Ihr Namen. Feldwebel. Feldwebel. Stecken Sie diesen Dreckskerl erstmal ins Wasser. Ja, aber ich will doch gar nicht zur Marine. Der Nächste. Name? Hubert von Meyring. Beruf? Schauspieler. So. Durchatmen. Die Flausen werden wir Ihnen schon austreiben. Irgendwelche Beschwerden? Hören Sie mal auf zu atmen. Fehler oder Krankheiten? Also Schauspieler sind Sie. Na, dann spielen Sie mal einen guten Rekruten. Umdrehen! Bücken! Husten Sie mal! Kavallerie! Das hätten mir Herr Stabsarzt aber auch ins Gesicht sagen können. Kerl, das haben Sie wohl von diesem Herrn da. Schiller, Sie Schauspieler! Sie. Natürlich kennen Sie, meine sehr verehrten Zuhörer, alle diesen Witz. Aber vielleicht hat sich sogar einmal, während einer Aushebung, heute sagt man ja Musterung, so eine Szene zugetragen. Überhaupt glaube ich, dass die meisten Militärwitze, zumindest in ihrer ursprünglichen Form, fast immer auf wahre Begebenheiten zurückzuführen sind. Nun, wir alle wissen, dass die Zeit sehr schnell vergeht. Das war zu Kaiserszeiten nicht anders. Ehe sich's ein für tauglich befundener versah, stand er schon auf dem Kasernenhof unter Umformungsprozess vom simplen Zivilisten zum markigen Helden konnte beginnen. Da hatte also ein junger Mann das Glück, dass er zur Kavallerie gezogen wurde. Und nachdem er sich den passenden Helm, der bis über die Nasenspitze rutschte, die passende Hose, die beim ersten Bücken platzte, und die passenden Stiefel, die bei der Marine als Rettungskähne hätten dienen können, passend gemacht hatte, kam er zum ersten Mal in seinem Leben mit einem Pferd näher in Berührung. Nachdem der Unteroffizier aufsetzen! befohlen hatte, versuchte er, diesem Befehl nachzukommen. Das war nicht so einfach, denn das Pferd hatte weder Sattel noch Steigbügel, nur eine Decke, die mit einem breiten Gurt festgeschnallt war. Aber mit viel Mühe und angetrieben durch den Wortschatz des Unteroffiziers schaffte er es doch und zack, war er auf der anderen Seite, wieder unten. Die für solche Fälle speziellen Wortschöpfungen des Unteroffiziers veranlassten ihn, um das Pferd herumzusausen und den Aufstieg von neuem zu versuchen. Mit dem gleichen Resultat. Er saust wieder um das Pferd, diesmal gelangt der Aufstieg etwas schneller, erst oben und zack, zack, ist er wieder unten. Das Gesicht des Unteroffiziers beginnt rot anzulaufen. Der Rekrut versucht gerade zum 10. Mal den Aufstieg, hält aber plötzlich inne, saust auf die andere Seite und nimmt hinter dem Gaul stramm Haltung an. Das Gesicht des Unteroffiziers gleicht inzwischen einer roten Billardkugel. Kerl! Donnert er los. Kerl! Sind Sie wahnsinnig! Und kriegt zur Antwort: Herr Unteroffizier, melde gehorsamst, wollte Umweg ersparen. Für einen Unteroffizier ist es natürlich wichtig, die neuen Leute kennenzulernen. Und so kann es schon vorkommen, dass sich etwa folgendes Zwiegespräch ergibt. Name? Hülsensack, Herr Unteroffizier. Beruf? Fleischer, Herr Unteroffizier. Wo zu Hause? Westfalen, Herr Unteroffizier. So, die westfälischen Schinken sind ja sehr berühmt. Jawohl, Herr Unteroffizier. Na, wollen wir mal abwarten. Der Löhnungsappell war der einzige Appell, der sich bei den Soldaten besonderer Beliebtheit erfreute. Allerdings gab es vor 1914 nur 22 Pfennig pro Tag. Herzlich wenig. Aber eines Tages geschah nun Folgendes. Jeder hatte seine Löhnung empfangen und es fehlte nur noch die obligatorische Frage des Feldwebels. Hat noch einer eine Forderung an die Kompanie? Keiner? Also dann! Stillgestanden! Das Ganze weggetreten! Halt! Das Ganze zurück! Dieser Hülsensack macht ja eine Wendung wie eine lahme Ente, bevor sie in die Pfanne springt. Noch einmal! Stillgestanden! Das Ganze weggetreten! Halt! Zurück! Hülsensack! Sie sind wohl vom wilden Affen gebissen! Nein, Herr Feldwebel, aber meine Hose rutscht! Kein Wunder, wenn Sie Kamel auch die gesamte Löhnung in der Tasche stecken! Die Kompanie ist auf dem Kasernenhof angetreten. Der Feldwebel lässt Ratzebeck vortreten, um dann mit lauter Stimme zu verkünden: Der Grenadier Ratzebeck ist zu 3 Tagen Arrest verurteilt worden, weil er die Köchin des Herrn Obersten Schneuzer gekitzelt und auf die Frage des Herrn Obersten wo ganz bewusst gelogen hat. 2 Gefreite, Fink und Amsel mit Narben, sind nicht nur die Größten in der Schwadron, sondern auch richtige Freunde, die alles miteinander teilen. Fink und Amsel haben sogar eine gemeinsame Braut. Da sie aber, wie gesagt, sehr gute Freunde sind, macht das keine Schwierigkeiten. In einer Exerzierpause sagt Fink zu Amsel: Du Amsel, die Annie hat mir mitteilen lassen, dass sie Zwillinge bekommen hat. Amsel ist entsetzt. Zwillinge? Fink fährt fort. Und stell dir vor, ein Kind ist kurz nach der Geburt gestorben. Da setzt Amsel eine traurige Miene auf, faltet die Hände und seufzt: Mein armes Kind. Über den Kasernenhof bellt das heisere Organ von Leutnant Knies. Fink und Amsel, die gerade zur Schreibstube wollen, sind plötzlich der Meinung, dass sie auch noch später gehen können. Der hat uns gerade noch gefehlt, sagt Amsel. Fink schüttelt den Kopf. Ich denke, der liegt mit einer Angina im Bett. Was? Fragt Amsel überrascht. Hat das denn nicht mehr mit der Minna? Großer Tag. Bataillonsexerzieren in voller Ausrüstung. Die Kompanien haben Aufstellung genommen. Front zum Herr Major. Die Kompanieführer stehen wie üblich hinter ihren Kompanien, um aufzupassen, dass alles spurt. Hauptmann Sülzer ist ein besonders scharfer. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass er, nachdem der Herr Major "Stillstand!" kommandiert hat, sofort loslegt: Ihr sollt stillstehen. Dieser Krummbein bewegt sich ja immer noch. Ich bitte mir absolute Ruhe aus. Wer, wenn einer quatscht? Auch die Chargen dürfen still sein. Meine Herren Unteroffiziere, haben Sie gehört? Ich bitte auch die Offiziere nicht zu sprechen. Leutnant Striezel, das geht Sie an. Sie sind gemeint, Hauptmann Sülzer. Da haben wir's. Jetzt kriege ich's. Bloß weil ihr Himmelhunde euer Maul nicht halten könnt. Es war üblich, dass die Kompanien vor dem Exerzieren vom Herrn Major besichtigt wurden. So auch die Kompanie von Hauptmann Sülzer. Ach, Hauptmann Sülzer, kommen Sie doch mal her. Sehen Sie sich mal diesen Tornister an. Zu Befehl, wird sofort in Ordnung gebracht. Was wollen Sie denn da in Ordnung bringen? Das ist ja der einzige Tornister in Ihrer ganzen Kompanie, der in Ordnung ist. Hinlegen, ihr Kamele! Auf, ihr Warzenschweine! Hinlegen! Hören Sie? Das ist Unteroffizier Knautschke, der Schrecken aller kaiserlichen Kasernenhöfe. Achtung! Sie wild gewordene Giraffe! Sie stehen ja da wie der schiefe Turm von Pisa! Sie stammen wohl aus der Gegend, wa? Nein, Herr Unteroffizier, aus Baden-Baden. Ach, also stottern tut das Känguru auch noch. Unteroffizier Knautschke. Ja, Hauptmann. Kommen Sie doch mal her. Jawohl. Dass ihr Pavianer euch nicht von der Stelle rührt, bis ich zurück bin. Herr Hauptmann haben gerufen. Knautschke, so geht das nicht weiter. Sie müssen Ihren zoologischen Garten schließen. Versuchen Sie doch mal, ohne diese Menagerie auszukommen. Zu Befehl, Herr Hauptmann. Erwarte nachher Ihren Bericht. Rührt euch, meine Alpenveilchen. Stillgestanden, meine Osterglocken. Bäcker Sie, Wasserlilie, würden Sie wohl Ihr Rotkohlköpfchen gerade halten? Rechts um, Ihr Primeltöpfchen. Welcher Herbstaster hat denn danach geklappt? Na, Knautschke? Wie ging es denn ohne Ihren Zoo? Herr Hauptmann, die Kerle hatten ganz schön Schiss. Wieso denn das? Weil sie dachten, ich bin verrückt geworden. Ein besonderes Kapitel sind die Burschenwitze. Und wer in der kaiserlichen Armee zum Offiziersburschen befördert wurde, musste dazu außerordentlich befähigt sein. Schließlich ein Gewehr handhaben oder die vielen anderen militärischen Aufgaben erfüllen, kann jeder einigermaßen intelligente Soldat. Offiziersbursche aber, doch hier ein Beispiel. Leutnant Forsch hatte einen neuen Burschen bekommen, Kasimir Schlaumeier. Auf Befehl des Leutnants, die Stiefel zu bringen, erscheint Schlaumeier in der rechten einen Stiefel mit langem Schaft, in der linken Hand einen Stiefel mit kurzem Schaft. Wie der Leutnant das sieht, muss er lachen und fragt, was ist denn das für ein komisches Paar? Schlaumeier zuckt mit den Schultern. Habe ich mich auch schon gewundert. Steht aber draußen noch so ein Paar. Da die Herren Offiziere meist sehr lange adlige Namen hatten, blieb es nicht aus, dass die Burschen für den internen Gebrauch ihren Herren Spitznamen gaben. Nun hatten zwei Offiziere durch Zufall ihre Spitznamen erfahren, konnten aber die Bedeutung dieser Spitznamen nicht ergründen, weil ihre Burschen beharrlich schwiegen. Darum baten sie Leutnant von Forsch, er möge seinen Burschen doch mal und so weiter und so weiter und so weiter. Leutnant von Forsch kappt sich also bei passender Gelegenheit seinen Burschen. Ach, noch eins, Schlaumeier. Warum nennt ihr eigentlich Oberstleutnant von und zu Stoppelhops Aeneas und den Leutnant von Zickendraht Andreas? Schlaumeier druckst ein bisschen. Na, nun mal raus mit der Sprache, drängelt der Leutnant. Schlaumeier gibt sich einen Ruck und erklärt, ist doch ganz einfach, Herr Leutnant. Aeneas heißt das eine Aas und Andreas heißt das andere Aas. Einmal klopft Leutnant von Forsch Schlaumeier auf die Schulter. Gratuliere, habe gehört, deine Frau hat Zwillinge bekommen. Schlaumeier, ganz glücklicher Vater. Jawohl, Herr Leutnant, Zwillinge. Plötzlich überlegt der Leutnant und fragt, sag mal, Schlaumeier, wann warst du denn das letzte Mal zu Hause? Vor genau 18 Monaten, Herr Leutnant. Ein andermal ist Schlaumeier mit seiner Arbeit fertig und erhält die Erlaubnis zu verschwinden. Bevor er die Stube des Leutnants verlässt, wirft er noch einen schmachtenden Blick auf eine prächtige Schlackwurst, die der Leutnant gerade von zu Hause erhalten hat und die auf dem Tisch liegt. Der Leutnant sieht das und da er heute ausnahmsweise mit seinem Burschen zufrieden ist, ruft er ihn zurück. Na komm schon her, schneid dir ein Stück ab. Schlaumeier läuft das Wasser im Mund zusammen. Er kappt sich das neben der Wurst liegende Messer. Bevor er aber schneidet, fragt er höflich. Bitte, Herrn Leutnant, fragen zu dürfen, ob es Herrn Leutnant egal ist, wo ich die Wurst anschneide. Der Leutnant nickt wohlwollend, aber natürlich. Dann werde ich sie in meiner Stube anschneiden. Sprach's und sauste wie ein geölter Blitz aus des Leutnants Zimmer. Mit ihm die prächtige Salami. Mitten in der Nacht klopft Leutnant von Forsch an Schlaumeiers Tür. Bring mir mal einen Cognac, mir ist nicht gut. Schlaumeier, den Schlaf noch in den Fußlappen und die Augen wie Blei, gießt seinem Leutnant einen Cognac ein. Der kippt ihn runter und schüttelt sich. Ihm ist wirklich nicht gut. Noch einen. Den trinkst du. Noch einen. Den auch. Noch ein! Schlaumeier will etwas sagen, doch der Leutnant befiehlt, trinken! Schlaumeier ist jetzt hellwach. Ist dir nun endlich klar, was du mir gebracht hast? Jawohl, Herr Leutnant, Essig! Schlaumeier wurde zum Burschen bei Herrn Major von Drewitz befördert. Am ersten Tag, der Herr Major wird durch ein Klingeln in seinem Mittagsschlaf gestört, hört er Schlaumeier gedämpft sprechen. Nein, das geht jetzt auf keinen Fall. Der Alte pennt. Der Herr Major verbittet sich erstmal den Alten und erklärt dann, überhaupt merken Sie sich eins, ich penne nicht, sondern ich lese. Verstanden? Ein paar Tage später wird der Major wieder gestört. Da hört er, wie Schlaumeier folgende Meldung macht. Bitte, Herrn Oberst, melden zu dürfen. Der Herr Major ist jetzt nicht zu sprechen. Er liest gerade und da darf ich ihn nicht wecken. Nun hatte der Herr Major auch eine Frau Major, die immer etwas spät aufstand. Sie hatte ja auch nichts zu versäumen, wenn ihr Herr Gatte im Dienst war. Nur, die Frau Major war gerade aufgestanden, da klingelt es und die Frau Oberst kommt zu Besuch. Große Aufregung. Schlaumeier steht an der etwas geöffneten Schlafzimmertür und genießt, während ihm die Frau Major leise die Anweisung gibt. Bitten Sie die Frau Oberst in den Salon. Sie möchte sich etwas gedulden, aber ich bin gerade bei der Morgentoilette. Seien Sie recht freundlich. Schlaumeier war es. Mit seinem freundlichsten Grinsen führte die Frau Oberst in den Salon und erklärt ihr: Die gnädige Frau kommt gleich. Sie ist nur gerade auf der Toilette. Majors haben Nachwuchs bekommen. Einen strammen Bengel. Majors haben eine Amme engagiert, die gerade dabei ist, den Jungen zu stillen, als Schlaumeier in die Küche kommt. Schlaumeier wollte ja eigentlich nicht hinsehen. Schließlich hatte er schon einige Erfahrung. Aber nun, ja, es war schon ein gewaltiger Anblick. Er steht also da und starrt auf das Naturwunder. Dann legt er seinen Kopf etwas schief, das tut er immer, wenn er angestrengt nachdenkt. Schließlich fragt er: Sagen Sie mal, Mamsell, saugt der Kleine oder pustet er? Natürlich gab es in der kaiserlichen Armee auch Versuche, sich vor dem nicht immer angenehmen Dienst zu drücken. War man wirklich krank, war es ja ganz einfach. Aber wann war man wirklich krank? Vor dem Stabsarzt steht Zottel. Zottel ist Spielmann. Er klagt über starke Schmerzen im rechten Oberarm. Er sei ausgerutscht, unglücklich gefallen und kann natürlich den Arm kaum bewegen. Der Stabsarzt untersucht den Arm, kann aber keinen Bruch feststellen. Um jedoch sicher zu gehen, verordnet er, den Arm in einer Binde zu tragen und 3 Tage dienstfrei. Nach 3 Tagen meldet sich Zottel wieder beim Stabsarzt. Der bewegt den Krankenarm etwas und fragt unseren Spielmann: Na, können Sie schon trommeln? Nein, Herr Stabsarzt. Also gut, nochmal 3 Tage dienstfrei, dann wiederkommen. Dieses in vorzüglicher militärischer Ausdrucksweise geführte Gespräch, kurz und knapp, ist seit jeher beim Militär die Devise, wiederholte sich noch ein paar Mal, immer hübsch im 3-Tage-Rhythmus. Schließlich wird dem Stabsarzt die Sache doch zu dumm. Sagen Sie mal, haben Sie überhaupt noch Schmerzen? Nein, Herr Stabsarzt. Und wie lange schon? Seit 12 Tagen. So. Und warum können Sie dann noch nicht trommeln? Weil ich Trompeter bin, Herr Stabsarzt. Im Revier war Hochbetrieb. 12 Fußbeschwerden, 19-mal starke Kopfschmerzen, 5 Verstopfungen und 3-mal Durchfall. Nun saß der letzte Fall für heute vor dem Oberstabsarzt. So, Ohrenschmerzen haben Sie. Na, dann wollen wir mal sehen. Nehmen Sie mal der Watte raus. Tja. Ja, ich kann nichts sehen. Ist ja auch nicht möglich, Herr Oberstaatsarzt. Und warum nicht? Weil ich im anderen Ohr auch noch Watte habe. 20 Kilometer Gepäckmarsch ist angesetzt und ausgerechnet kurz vor dem Ausmarsch kriegt Knolle mächtige Zahnschmerzen. Während also die Kompanie vom Kasernenhof marschiert, marschiert Knolle zum Revier, wo er auf den sanitätsgefreiten Neumann trifft. Na Knolle, was ist denn mit dir los? Ich habe Zahnschmerzen und der Feldwebel hat gesagt, ich soll zum Stabsarzt gehen. Was willst du denn bei dem? Ziehen lassen. Ach, das kann ich doch viel besser. Du? Ja, komm, setz da mal hier hin. Ach, ich möchte doch lieber. Ach, komm doch. Jetzt sollst du mal erleben, wie ich dir den Zahn ziehe. Ohne dass es auch nur ein bisschen wehtut. Aber. Ach, kein Aber. Komm, mach dein Maul auf. Oh. Siehst du, so weh würde tun, wenn du dem Assistenzarzt in die Hände gefallen wärst. Bist du verrückt? Nee, aber siehste, das war die Methode vom Stabsarzt. Gefällt dir die vielleicht? Na siehste. Oh! Na, du beruhige der Mann. Ich wollte dir ja bloß zeigen, wie weh tut, wenn der Oberstabsarzt Zähne zieht. Aber jetzt pass auf, jetzt ziehe ich dir den Zahn. Nach meiner Methode. Na? Hast du was gemerkt? Schwächling, dabei bin ich doch so berühmt für mein schmerzloses Zahnziehen. Wenn die Sanitätskompanie übte, wurde extra eine Kompanie Gardegrenadiere ausgeliehen. Diese wurden dann im Gelände verteilt und bekamen einen Zettel an die Heldenbrust geheftet, damit die Sanitäter auch wussten, mit welcher Verwundung sie es im Einzelnen zu tun hatten. Den Grenadieren machte diese Übung sichtliches Vergnügen. Vor allen Dingen dann, wenn die Chloroformritter gezwungen waren, sie mittels einer Tragbare ins Lazarett zu schleppen. Der Übung wegen war nämlich der Weg ins Lazarett etwa 2 Kilometer lang. Und so kamen die Lebensretter ganz schön ins Schwitzen. Während sich der Grenadier Knatterbeck so recht faul auf der Bahre regelte. Als er dann auch noch gehend bemerkte, »Nun lauft schon schneller!« Oh, ihr Trantüten, kippten sie ihn einfach von der Bahre in den Straßengraben. Aber ausgerechnet in diesem Augenblick kommt ein Offizier vorbei, der die beiden auch sofort anhaucht. Hey, Sie da! Was hat denn das zu bedeuten? Die beiden aber zucken mit keiner Wimper und melden ungerührt. Patient soeben verstorben. Wenn die Verwundeten dann im Lazarett ankamen, wurden ihre Verbände von einem ganzen Stab Ober-, Unter- und sonstiger Stabsärzte begutachtet. Grenadier Hoppel liegt auf seiner Bahre wie tot. Er ist aber auch ein einziger großer Verband. Nur das Gesicht ist noch frei. Die umstehenden Ärzte sind begeistert. Sie befühlen und begutachten die Verbände, drehen ihn erst nach rechts, dann nach links, diskutieren über die Zweckmäßigkeit dieses oder jenes Verbandes, können sich aber nicht einigen und geraten regelrecht in Streit. Grenadier Hoppel aber glättet die Wellen der Erregung, indem er sich mühsam aufrichtet und mit gespielt ersterbender Stimme haucht. Haben wir gesiegt? Der Oberstabsrat hat einen jungen Leutnant untersucht. Und, unangenehme Sache das, aber wie dem Leutnant die Wahrheit beibringen? Das ist fatal, äußerst fatal. Sagen Sie mal, Herr Leutnant, Sie sind ja erst ein paar Wochen hier in der Garnison. Haben Sie sich schon eingelebt? Schon irgendwie Bekanntschaften geschlossen? Oh ja. Vielleicht auch Damenbekanntschaften? Oh ja. Ach, wenn Sie sie kennen würden. Diese Locken, diese Augen, wie Tautropfen, so klar. Diese Lippen, der Hals und dann erst Ihre Hüften. Sie ist meine erste Liebe. So, die Dame ist also Ihre erste Liebe. Sie sind es aber nicht. Oberst A.D. Hubertus Bartholomäus von und zu Impo ist immer etwas geistesabwesend. Naja, 50 Dienstjahre hinterlassen halt ihre Spur. Der Oberst A.D. ist im Festausschuss zur Ausgestaltung der Feierlichkeiten anlässlich des Geburtstages von Kaiser Wilhelm. Dieser Festakt findet im hiesigen Residenztheater statt. Der Oberst A.D. hat es ziemlich eilig, als er die Tochter des Stadtkommandanten trifft. Na, mein Fräulein? Begleiten Sie Herrn Papa heute Abend ins Theater? Sie schüttelt den Kopf. Nein, ich gehe ins Bett. Na, hoffentlich wird es schön voll. Der Oberst A.D., Hubertus Bartholomäus von und zu Impo, besucht seinen alten Freund, den Oberstabsarzt A.D., Kasimir von Tett. Mein lieber Impo, ich freue mich, dich nach so langer Zeit mal wiederzusehen. Wie geht's deiner jungen Frau? Oh, danke. Den Umständen entsprechend gut. Aber du kannst mir vielleicht einen Rat geben. Gerne, mein Lieber. Weißt du, meine Frau ist jetzt 27 und ich bin 72. Ja, also wir erwarten Nachwuchs. So? Sag mal, hältst du es als Mediziner für möglich, dass ich in meinem Alter und so weiter und so weiter... ja, das ist doch... Aber ein Beispiel. Ein Mann geht im Urwald spazieren. Plötzlich sieht er auf einem Baum einen Panther sitzen. Er ist entsetzt, denn er hat nur einen alten Spazierstock bei sich. Da setzt der Panther zum Sprung an. Der Mann in seiner Not reißt den Stock hoch, macht Bum-Bum und der Panther fällt tot vom Baum. Aber das ist doch, mein lieber Tender, sowas ist doch gar nicht möglich. Macht bum bum. Doch, mein Lieber. Hinter dem Mann stand nämlich einer, der hatte ein richtiges Gewehr. Bis 1918 gab es in der Kaiserlichen Armee die sogenannten Einjährigen. Das waren freiwillige junge Männer, die eine höhere Schulbildung aufweisen konnten. Sie wohnten meistens nicht in der Kaserne, sondern privat, mussten sich selbst ausrüsten und beköstigen, konnten dafür aber zu Offizieren der Reserve vorgeschlagen werden. Es war üblich, dass die Neulinge auf einem Ball in die sogenannte bessere Gesellschaft des Garnisonstädtchens eingeführt wurden. Hannibal, der kleinste der Neuen, hat unglücklicherweise den schlechten Einfall, Fräulein von Schnipsch um den nächsten Tanz zu bitten. Fräulein von Schnipsch, die nur Tänzern vom Leutnant aufwärts ihre Gunst schenkt, betrachtet den Kleinen von oben herab, rümpft die Nase und flötet: Ich tanze mit keinem Kind. Nun ist Hannibal zwar klein, doch nicht auf den Mund gefallen. Ach, fragt er überrascht, wie ist Fräulein erwarten ein Baby? Immer wenn Hannibal dienstfrei hat, besucht er die Apothekerswitwe. Seinen Kameraden entgeht das natürlich nicht und sie beginnen ihn aufzuziehen. Schließlich ist die Witwe beträchtlich älter als Hannibal. Als die Sticheleien mal wieder nicht enden wollen, stemmt Hannibal die Arme in die Hüften und sagt kopfschütteln: Weiß nicht, was ihr wollt. Dabei ist es allgemein bekannt, dass die ältesten Geigen die schönsten Töne von sich geben. Hannibal war auf den Hund gekommen. Max. Max war eine Promenadenmischung und liebte seinen Herrn über alles. Jedes Mal, wenn Hannibal zum Dienst ging, gab es ein großes Geheul und Gekläffe, weil Max nicht mit durfte. Einmal, die Kompanie ist gerade angetreten, kommt Max mit Triumphgebell quer über den Kasernenhof gesaust, dreht eine Runde um die Kompanie und macht schwanzwedelnd vor Hannibal Platz. Verkrampfte Gesichter in der vorderen Reihe, unterdrücktes Gelächter in den hinteren Reihen. Der Kompaniechef gleicht einem Stier, der rot sieht. Hannibal ins Auge fassen, kommt er bis auf 3 Meter heran. Ist das Ihr Köter? Jedem anderen wäre die Antwort im Hals stecken geblieben. Nicht so Hannibal. Denn als der Kompaniechef noch einmal donnert: Ich frage, ist das Ihr Köter? Antwortet er kurz und knapp: Nicht mehr. Habe ihn soeben verstoßen. Da gab es einen Einjährigen, der wurde von seinen Kameraden nur der Rammler genannt. Und zwar deswegen, weil er bei jeder Gelegenheit verkündete, was er für großartige Erfolge bei den Weibern hätte. Neulich kommt er ganz aufgeregt zum Dienst. Stellt euch vor, da schreibt mir doch einer, dass er mich erschießen will, wenn ich nicht sofort mein Verhältnis zu seiner Tochter löse. Alle raten ihm, die Beziehung zu der Tochter abzubrechen. Der Rammler ringt die Hände. Würde ich ja gerne. Aber ich kann die Unterschrift nicht entziffern. Der einjährige Knorpelmann ist verwundert über eine Mahnung seines Uniformschneiders, stellt dann aber erleichtert fest, dass diese Mahnung nicht ihm, sondern dem Weiberhelden, dem Rammler, gilt. Nur peinlich, dass er aus Versehen einen fremden Brief geöffnet hat. Knorpelmann verschließt also so gut es geht den Brief wieder und gibt das Mahnschreiben dem Rammler. Der, ohne lange zu zögern, reißt den Brief auf, liest ihn, schaut in die Runde, drückt dann den Brief ans Herz und seufzt: Oh, mein süßer Engel, du! Knorpelmann, von dem gerade die Rede war, trifft in der Stadt einen Zivilisten, den Gerichtsassessor Sauerteig. Die beiden kennen sich recht gut, haben sich aber ein paar Wochen nicht gesehen. Tag, mein lieber Sauerteig, wie geht's denn? Danke, gut. War 8 Tage verreist, sozusagen. Hochzeitsreise. Habe mich nämlich vermählt. Gratuliere! Wer ist denn die Glückliche, wenn ich fragen darf? Sie dürfen. Die Tochter des Herrn Staatsanwalts. Ach, die Mitzi! Prachtmädel! Können Sie stolz sein! Hat mir noch neulich das Leben gerettet! Was Sie nicht sagen. Wie kam denn das? Wir trafen uns da zufällig auf dem Weg zum Kalbskopf. Ich wollte auf den Aussichtsturm. Ihre Frau Gemahlin wollte auch dorthin. Sie kennen ja den Weg. Ziemlich gefährlich am Abhang vorbei. Sind aber doch glücklich auf den Aussichtsturm raufgekommen. Die Mitzi, ihre Frau Gemahlin und ich waren übrigens die Einzigen da oben. Sie lehnt sich über die Brüstung. Ich lehne mich über die Brüstung. Toller Blick in die Tiefe. Dann bin ich auf die Brüstung gestiegen und hab zu ihr gesagt, Fräulein Mitzi, wenn Sie mich nicht hier auf der Stelle erhören, nehme ich mir das Leben und springe in die Tiefe. Na und? Was na und? Habe ich nicht gesagt, dass sie mir das Leben gerettet hat? Knorpelmann wohnt nun schon fast ein Dreivierteljahr bei Frau Sperling. Bis jetzt ging alles gut. Aber heute hat er doch Ärger mit seiner Wirtin. So geht das nicht weiter, Herr Knorpelmann, schimpft Frau Sperling. Die ganze Woche hindurch hatten sie Damenbesuch und dazu jeden Tag eine andere. Man muss sich ja schämen. Knorpelmann will etwas erwidern. Frau Sperling lässt ihn aber nicht zu Wort kommen. Sie sollten nicht vergessen, dass ich noch zwei völlig unverdorbene Töchter habe. Hier wehrt Knorpelmann entschieden ab. Nein, Frau Sperling. Sie können nicht von mir verlangen, dass ich Ihre Töchter auch noch übernehme. Meine sehr verehrten Zuhörer, im Offizierscasino geht es mal wieder rund. Es ist immer dasselbe. Wenn die Herren nicht gerade spielen, werden Witze erzählt oder heitere Erlebnisse zum Besten gegeben. Wobei jeder dann schwört, dass das, was er gerade erzählt, wirklich geschehen ist. Köstlich! Wirklich köstlich! Kennen Sie den, meine Herren? Drei Kadetten kommen aus den Ferien in der Anstalt zurück, sagt der Erste. So ein Erlebnis gehabt, eingeladen gewesen, fast Sekt getrunken, aber geküsst. Tante Amalia. Erzählt der Zweite, Onkel hat mir Zigarren geschenkt, ganze Kiste mit Bauchbinde, Schokolade. Wirken aber wie echt. Der Dritte ist von den großartigen Erlebnissen der beiden überhaupt nicht beeindruckt. Er schaut Senior geringschätzig an und sagt, Theater gewesen. Die beiden Ersten sind sprachlos. Der Dritte genießt seinen Triumph. Schließlich fassen sich die beiden und fragen, was hat's denn gegeben? Da wehrt der Dritte ab. Ach, blödes Stück. Aschenputtel. Ein Vierter in der Zukunft will die drei übertrumpfen. Also, hier Linden, sehr fesches Weib, quatsche an, hier ran, wer warf? Mama. Ja. Selten so jetzt. Ach, sagen Sie mal, mein lieber Irrwitz, Sie haben ja da bei der gestrigen Besichtigung wieder abgeschnitten. Kolossal. Hoheit war von Ihren Leuten derartig begeistert, während meine Leute, na schwamm drüber. Aber wissen möchte ich doch, wie Sie das immer schaffen. Das möchte ich doch lieber für mich behalten, mein lieber Hauptmann Scharfmacher. Na, na. Wird ja wohl kein Dienstgeheimnis sein. Natürlich nicht, mein lieber Scharfmacher. Na also, dann verraten uns mal das süße Geheimnis. Ja, eben, eben. Wenn Sie durchaus darauf bestehen, bitte. Ordonnanz, noch eine Flasche Schabbus. Tja, mein lieber Scharfmacher, die Sache ist ganz einfach. Jedes Mal vor einer Besichtigung kriegen meine Leute eine kurze, aber wirkungsvolle Rede zu hören. Kolossal interessant. Und? Der Wortlaut? Ich erwarte, dass ihr mich nicht blamiert. Sollte irgendeiner von euch Dreckskerlen auffallen, lasse ich mich versetzen. Aber das verspreche ich euch. Vorher werde ich dafür sorgen, dass ihr den Hauptmann Scharfmacher kriegt. Apropos Besichtigung. Bei den letzten Manövern, die in Anwesenheit seiner Majestät stattfanden, taucht bei einer Lagerbesprechung, mag der Himmel wissen woher, plötzlich ein Ochse auf und saust mit gesenktem Schädel direkt auf den Generalstab zu. Alles spritzt zur Seite. Nur Majestät, wie immer Herr der Lage, bleibt stehen. Sein Herrscherblick erfasst den Ochsen und der macht tatsächlich vor seiner Majestät Halt und fängt friedlich an zu grasen. Die Herren vom Generalstab kommen langsam herbei. Als sie alle wieder versammelt sind, sagt Majestät mit einem wohlwollenden Lächeln, meine Herren, ich kann Ihren Schreck verstehen, zumal es das erste Rindvieh ist, das ohne Protektion in ihrer Mitte weilt. Gut, Majestät. Ich hatte... Herr Leutner, aber so machen Sie doch mal disziplinierter. Na also, ich hatte einmal als Majestät in unserer Stadtwalten die große Ehre, Majestät als Wachoffizier zugeteilt zu werden. In dieser Eigenschaft durfte auch Majestät in die Oper begleiten. Irgend so ein Stück von diesem Wagner, scheußlich. Wie nun die Oper endlich zu Ende ist und Majestät sich erhebt, öffne ich eiligst die Logentür und was soll ich Ihnen sagen, meine Herren? Sitzt doch da der junge Leutnant, den ich als Wache postiert hatte, schlafend neben der Logentür. Ich denke, mich lauster Affe. Majestät, aber lächelt nur und sagt, der hat bestimmt Gelaus. Was, meine Herren? Jawohl, jetzt kann man eine andere erzählen. Ja, noch eins. Ein alter Oberst, der jahrelang in Afrika gedient hat, wird pensioniert, kehrt nach Deutschland zurück, heiratet hier eine viel jüngere Frau und lässt sich bei Potsdam nieder. Eines Tages trifft er in Berlin einen seiner ehemaligen Burschen. Sag mal, Karl, hättest du nicht Lust, bei mir wieder als Putzer und Gärtner anzufangen? Karl hatte keine Arbeit, darum sagte er erfreut zu. Auf der Fahrt nach Potsdam schärft ihn der Oberst ein. Also, Karl, damit wir uns gleich richtig verstehen, zwischen uns bleibt alles genauso wie früher in Afrika. Verstanden? Jawohl! Karl hatte verstanden. In aller Frühe kommt er ins Schlafzimmer zum Wecken. Herr Oberst! Es ist Zeit. Herr Oberst, müssen aufstehen. Dann reißt er der jungen Frau des Obersten die Bettdecke weg, gibt ihr einen Klaps auf den Allerwertesten und du, kleiner Satan, marsch, marsch in deinen Kral. Als ich vor 4 Wochen in Berlin war, traf ich einen Kameraden, mit dem ich schon in der Kadettenanstalt war. Wir kommen ins Gespräch und er eröffnet mir, dass er um seine Entlassung nachgesucht habe. Nun weiß ich, dass er mit Leib und Seele Soldat ist, darum frage ich, aber was ist denn geschehen? Erzähle, vielleicht kann ich dir helfen. Ach, mir ist da ganz was Dummes passiert. In meinem Garnisonsstädtchen gibt es ein Mädchen, hinter dem ich schon ein Dreivierteljahr her bin, aber ohne Erfolg. Sie geht mit einem meiner Offiziere. Vorige Woche nun, an meinem Geburtstag, gelingt es mir doch tatsächlich, sie zu überreden, mit mir ins Theater zu gehen. Anschließend durfte ich sie sogar nach Hause bringen und stell dir mein Glück vor, sie lädt mich ein, mit in ihre Wohnung zu kommen. Ach, ich hätte sie ja sofort küssen mögen. Aber man weiß ja, was ich gehört. In ihrer Wohnung drückt sie mich aufs Sofa, gießt mir einen Cognac ein und sagt, so, Herr Hauptmann, jetzt warten Sie hier schön brav ein Weilchen und dann kommen Sie mir in dieses Zimmer dort nach. Donnerwetter! Nicht wahr? Ich kann dir gar nicht sagen, wie aufgeregt ich war. Nachdem ich nun glaubte, dass ich lange genug gewartet habe, gehe ich also in das bewusste Zimmer und finde dort an einer prächtigen Tafel meinen Stadtkommandanten und meine sämtlichen Offiziere mit ihren Damen. Das Ganze war als Geburtstagsüberraschung gedacht. Ja, das finde ich doch aber großartig. Findest du? Aber ich war bereits ausgezogen. Das ist ja was wir Lehre ziehen sollten, meine Herren. Vorsicht, wenn sie eine Dame einlädt, die wirklich eine Dame ist. Wer von Ihnen kennt Papa Gütlich? Er kennt ihn wohl nicht, diesen prächtigen alten Major. Da wissen Sie auch, dass er kurz vor seiner Verabschiedung fast taub war. Einmal meldet sich ein Leutnant vom Urlaub zurück. Na, wieder gesund? Fragt Papa Gütlich. Der Leutnant antwortet recht laut. Ich war nicht krank. Papa Gütlich fragt weiter. Und immer richtig eingerieben? Der Leutnant brüllt. Ich war nicht krank. Ich war auf Hochzeitsreise! Papa Gütlich nickt verständnisvoll. Ja. Dreimal täglich. Und der Erfolg bleibt nicht aus. Treffen sich zwei Offiziere, sagt der eine. Stell dir vor, komme gestern nach Hause, Gasbeleuchtung funktioniert nicht, finde endlich Treppe, taste mich nach oben, klopfe, wie immer, öffnet Hausmädchen. Finde im Dunkeln ihre Hüfte, umarme sie, küsse sie, lange nicht mehr so geküsst. Der andere lacht. Bist doch immer noch der Alte. Du kannst lachen, sagt der eine. Merke nämlich plötzlich eigene Frau geküsst. Oh. Donnerwetter! Komm doch besser! Wie ich also etwas locker lasse, schmiegt sie sich wieder an mich und flüstert. Vorsicht, Schatz! Mein Mann muss jeden Augenblick kommen. Da kenne ich auch noch einen. Leutnant Trottel kommt einen Tag früher als vorgesehen von einer Dienstreise zurück. betritt die Wohnung und findet seine Frau mit einem Fähnrich in einer sehr eindeutigen Situation. In seiner grenzenlosen Überraschung fragt er, was macht ihr denn da? Und hört seine Frau zum Fähnrich sagen, glaubst du mir nun, dass er in dieser Beziehung furchtbar dämlich ist? kennt auch noch einen schönen. Ein Leutnant kommt nach langer Zeit mal wieder nach Hause. Die Frau freut sich, er freut sich. Endlich können sie das Schlafzimmer mal wieder gemeinsam benutzen. Nachdem sie ihm erklärt hat, wie treu sie ihm war und er ihr erklärt hat, wie treu er war, schlafen beide bei geöffnetem Fenster ein. Plötzlich, mitten in der Nacht, knallt durch einen Luftzug das Fenster zu. Bums. Durch diesen Bums wird die Frau wach, greift ins Nebenbett, rüttelt und ruft, schnell fort, mein Mann kommt. Er hört nur, mein Mann kommt, springt aus dem Bett, grapscht im Dunkeln schnell seine Sachen und saust in den Wandschrank. Meine verehrten Zuhörer, Sie haben sicher auch bemerkt, dass die Herren dort drüben im Casino bei jenen Witzen angelangt sind, die eigentlich schon auf eine andere Platte gehören. Allerdings müsste diese Platte dann Hubert von Meyrink erzählt. Unerhört! Ich werde mich bei seiner Majestät beschweren! Ist doch wahr.